Der Telegrafist brachte aus San Antonio ein Zicklein mit, das ihm ein sozialistischer Schlachter zu einem erträglichen Preis ausgenommen hatte. Vom grauen Markt, erklärte er. Außerdem trug Cosmes Dienstbarkeit noch zur Anwesenheit von Domingo Guzman bei, einem kräftigen Hafenarbeiter, der sich über seinen Hexenschuss damit hinweghalf, dass er abends sein Yamaha-Schlagzeug, wieder die Japaner, für La Rueda zum Vergnügen all der übernächtigten verführerischen Hüften bearbeitete, die unter seinen Takten sinnlich und wild das beste Repertoire falscher Cumbias zusammentanzten, die mit Verlaub Luisin Landaes nach Chile eingeführt hatte. Mit dem Telegraphisten und Domingo Guzman auf den Vordersitzen und dem Zicklein und Yamaha auf der Rückbank tauchte der 40er Ford früh morgens in der Bucht auf. Das Auto war über und über mit sozialistischen Girlanden und Nationalfähnchen aus Plastik drapiert. Die beiden überreichten das Zicklein der Witwe Gonzales, die feierlich erklärte, sie ergebe sich zwar dem Dichter Pablo Neruda, werde aber weiterhin auf ihre Töpfe schlagen, wie die vornehmen Damen aus der Provinz Santiago, bis die Kommunisten aus der Regierung verschwunden seien. Man sieht ja, dass sie bessere Dichter als Staatsmänner sind, beschloss sie ihre Rede. Unterstützt von einer jüngst eingetroffenen Gruppe Sommerfrischlerinnen, diesmal allesamt unbeirrbare Allende-Anhängerinnen, die jeden auf die Bretter geschickt hätten, der über die Unidad Popular auch nur eine einzige krumme Bemerkung gemacht hätte, bereitete Beatrice einen Salat mit so vielen Zutaten vor, dass man die Badewanne in die Küche stellen musste, um in ihr all die Salatköpfe, die stolzen Selleries, die hüpfenden Tomaten, den Mangold, die Möhren und Rettiche, die braven Kartoffeln, den störrischen Koriander und das Basilikum herumschwimmen lassen zu können, die von den Leuten aus jedem Garten und von jedem Feld des Ortes beigesteuert worden waren. Allein in der Mayonnaise steckten 14 Eier. Und Pablo Neftali wurde mit der heiklen Mission betraut, der spanischen Henne aufzulauern und ein Venceremos zu schmettern, sobald diese ihr tägliches Ei gelegt habe. Es sollte noch in die gelbe Delikatesse hineingeschlagen werden, die dank der Tatsache, dass keine der Frauen an diesem Tag ihre Regel hatte, schön fest geworden war. Mario ließ keine Fischerhütte und kein Zelt des Ferienlagers aus, um zur Fiesta zu laden. Seine Fahrradklingen erscholl in jedem Winkel der Bucht und er strahlte eine Freude aus, die nur mit der jenes Tages zu vergleichen war, an dem Beatrice den kleinen Pablo Neftali, schon damals mit einer Mähne wie Paul McCartney, aus ihrem Schoß ans Licht der Welt gebracht hatte. Ein Nobelpreis für Chile, und sei es auch nur der für Literatur, redete der Genosse Rodriguez auf die versammelten Sommergäste ein, sei eine Ehre für das Land und ein Sieg für Präsident Allende. Er hatte den Satz noch nicht beendet, als der junge Vater Jiménez, in diesem Augenblick Opfer einer Zornesanwandlung, die ihm jeden Nerv und jede einzelne Haarwurzel elektrisierte, Rodriguez hart am Arm fasste und zur Trauerweide zog. Im Schatten des Baumes und mit einer Selbstbeherrschung, die er sich aus alten George-Raft-Filmen angeeignet hatte, ließ er den Arm des Genossen Rodriguez los, befeuchtete sich die wuttrockenen Lippen und sagte gelassen, »Genosse Rodriguez, erinnern Sie sich noch an das Küchenmesser, das mir einmal aus Versehen auf Ihren Tisch gefallen ist, als Sie gerade beim Essen saßen?« »Ich habe es nicht vergessen«, sagte der Funktionär und fuhr sich über die Magengegend. Mario nickte, zog seine Lippen zu harten, schmalen Strichen zusammen, als wolle er einer Katze hinterherpfeifen, und strich dann mit dem flachen Daumennagel über sie. »Es ist immer noch da.« Zu Domingo Guzman gesellten sich Julian de los Reyes an der Gitarre, der kleine Pedro Alarcón an der Rassel, die Witwe Rosa González als Sängerin und der Genosse Rodriguez auf der Trompete, da er eingesehen hatte, dass es besser war, sich mit irgendetwas das Maul zu stopfen. Die Probe fand auf dem Bretterboden der Strandbar statt und jeder wusste schon im Voraus, dass abends La Vela gespielt werden würde. »Of course«, wie der Augenarzt Rodomiros Potorno bemerkte, der extra nach Isla Negra gekommen war, um Pablo Neftalis Auge zu verarzten, in das ihn die spanische Henne listigerweise gepickt hatte, als das Kind ihren Arsch in Augenschein nahm, um rechtzeitig das von allen erwartete Ei ankündigen zu können. Einstudiert wurde auch der Bolero »Kleiner Glaube« und zwar auf Druck der Witwe, die sich bei den süßträufelnden Schnulzentexten heimischer fühlte und unter die Rubrik Wackeltänze fallend die unsterblichen Melodien von Haifisch Haifisch, Cumbia von Macondo, die Band ist wieder mal besoffen, sowie weniger wegen der dreisten Aufdringlichkeit des Genossen Rodriguez als vielmehr zu Marios Zerstreuung, erzählt mir nicht, meine Schmetterlinge, es gäbe keine Heringe. Neben dem Fernsehapparat stellte der Briefträger eines der chilenischen Nationalfähnchen auf. Dazu legte er zwei Bände der Losada Dünndruckausgabe, die auf der Mario gewidmeten Seite aufgeschlagen war, einen grünen Kugelschreiber des Dichters, den Jiménez auf unehrenhafte Weise, auf die wir hier nicht eingehen wollen, in seinen Besitz gebracht hatte, und den Sony, der als Ouvertüre oder Aperitif, da Mario es nicht zuließ, dass vor dem Ende von Nerudas Rede auch nur eine Olive gegessen oder eine Zunge mit Wein benetzt wurde, die Hitparade der Geräusche von Isla Negra spielte. Lärm, Hunger, Durcheinander, Probe, alles hörte wie durch Zauberwirkung schlagartig auf, als um Punkt 20 Uhr, in einem Moment, in dem vom Meer her eine vergnügte Brise über die Versammelten strich, landesweit über Satellit die Schlussworte aus der Dankesrede des Literaturnobelpreisträgers Pablo Neruda übertragen wurden. Eine Sekunde, eine einzige zeitlose Sekunde lang schien es Mario, als senke sich Stille über das Dorf und bedecke alles wie mit einem Kuss. Und als Neruda hinter den nebligen Schleiern des Bildschirms sprach, stellte er sich vor, seine eigenen Worte wären himmlische Pferde, die zum Haus des Dichters galoppierten, um sich dort an ihren Krippen zu laben. Wie Kinder vor einem Kasperltheater bewirkten die Lauscher der Ansprache allein durch ihre gebannte Aufmerksamkeit, dass Neruda leibhaftig in dem Lokal zu stehen schien. Nur dass den Dichter jetzt ein Frack kleidete und nicht der Poncho, den er bei seinen Abstechern in der Bar trug, wie damals, als die Schönheit von Beatrice González ihm zum ersten Mal die Sprache verschlagen hatte. Hätte Neruda seine Mitsächer von Isla Negra sehen können, wie sie ihn anglotzten, wären ihm ihre aufgerissenen Augen aufgefallen, mit denen sie in den Apparat starrten, als könnten sie durch das geringste Zucken ihrer Wimpern eines seiner Worte verpassen. Sollte die japanische Technologie irgendwann einmal in der Lage sein, elektronische und fleischliche Wesen miteinander zu verschmelzen, dann könnten die harmlosen Bewohner Isla Negras von sich behaupten, Vorläufer dieses Phänomens gewesen zu sein. Und sie würden es ohne jede Prahlerei und mit der gleichen anmutigen Freundlichkeit tun, mit der sie der Rede ihres Poeten lauschten. Heute vor genau 100 Jahren hat ein armer und herrlicher Dichter, der grimmigste aller Verzweifelten, diese Prophezeiung geschrieben. Im Morgengrauen werden wir, bewaffnet mit brennender Geduld, die strahlenden Städte betreten. Ich glaube an die Prophezeiung des Sehers Rimbaud. Ich komme aus einer dunklen Provinz, aus einem Land, das eine schroffe Geographie von allen anderen Ländern isoliert hat. Ich war der verlassenste aller Dichter, und meine Dichtung war regional, traurig und regnerisch, aber ich habe immer den Menschen vertraut. Ich habe nie die Hoffnung verloren. Vielleicht bin ich deshalb mit meiner Poesie und auch mit meiner Fahne bis hierher gekommen. Also muss ich den Menschen guten Willens, den Arbeitern, den Dichtern sagen, dass in diesem einen Satz Rimbauds die ganze Zukunft ausgedrückt ist. Nur mit brennender Geduld werden wir die strahlende Stadt erobern, die allen Menschen Licht, Gerechtigkeit und Würde schenken wird. So wird die Poesie nicht vergebens gesungen haben. Diese Worte entfesselten spontan Beifall unter den um den Apparat Versammelten und eine Tränenflut bei Mario Jiménez, der erst nach einer halben Minute der stehenden Ovation hinunterschlucken konnte, was ihm in der Nase saß. Er rieb seine nassen Wangen, wandte sich von der ersten Reihe aus nach hinten und dankte lachend für den anhaltenden Jubel, mit dem Neruda bedacht wurde. Dabei drückte er sich eine Handfläche an die Schläfe und wackelte mit dem Kopf wie ein Kandidat, der eben zum Senator gewählt worden war. Das Bild des Dichters verschwand vom Bildschirm und die Ansagerin erschien mit einer Meldung, die der Telegraphist erst hörte, als sie sagte: »Wir wiederholen. Ein faschistisches Kommando hat die Hochspannungsmasten in der Provinz Valparaiso gesprengt. Die Arbeitergewerkschaft ruft ihre Mitglieder im ganzen Land auf, in Alarmbereitschaft zu bleiben.« Genau 20 Sekunden später entführte ihn eine überreife, aber wohlmeinende Touristin von seinem Tisch zum Tanz, was er am nächsten Morgen erzählte, als er aus den Dünen zurück war. Dorthin hatte er die Dame begleitet, um Sternschnuppen zu betrachten. »Spermschnuppen«, verbesserte ihn die Witwe. Die reine Wahrheit ist, dass das Fest so lange dauerte, bis es zu Ende war. Dreimal wurde Haifisch in Sicht getanzt, wobei alle einstimmten: »Ei, ei, ei, dass dich der Haifisch frisst«, außer dem Telegraphisten, der nach den Nachrichten düster und sonderbar war, bis die überreife Touristin ihn ins linke Ohrläppchen biss und sagte, nach der Cumbia käme sicher noch einmal La Vela. Noch 9-mal wurde La Vela gespielt und getanzt, bis das Lied dem ganzen Kontingent der Sommerfrischler so vertraut war, dass sie alle, obwohl der Text sehr kupplerisch und lüpfrig war, mit heiseren Kehlen mitbrüllten. Nur heftige Kussorgien unterbrachen den Lärm. Domingo Guzman stellte ein Potpourri älterer Schlager, die in seinen Kindertagen entstanden waren, zusammen. »Haut aus Zimt«, »Ei, wie schön, Mama«, »Adela hat mir gesagt«, »Papa hat den Mambo so gern«, »Cha-cha-cha der Verliebten«, »Ich glaube nicht an Gagarin«, »Kleines Mädchen vom Mars« und »Verzweifelte Liebe«, diese allerdings in einer Version der Witwe González, die das Lied so atmosphärisch dicht sang, als sei sie dessen eigentlicher Interpret, Jaco Monti. Solang die Nacht auch wurde, niemand hätte sagen können, dass es an Wein gemangelt hätte. Jeder Tisch, auf dem die Flaschen auf Halbmast standen, wurde von Mario höchstpersönlich mit einer 5-Liter-Bastflasche versorgt, um mir unnötige Reisen zum Weinkeller zu sparen. Irgendwann kam dann der Moment, in dem die Hälfte der Festgäste sich wild durcheinandergewürfelt in den Dünen herumtrieb. Und nach der Berechnung der Witwe González waren die Paare nicht hundertprozentig dieselben, wie sie von Kirche oder Standesamt gesegnet oder gesetzlich getraut worden waren. Erst als Mario Jiménez ganz sicher war, dass keiner seiner Gäste die Anschrift, die Wahlscheinnummer und den letzten Wohnsitz des Ehegatten mehr angeben konnte, beschloss er, das Fest als vollen Erfolg zu werten und der Vermischung der Geschlechter ohne seine ermunternde Anwesenheit ihren Lauf zu lassen. Mit der Bewegung eines Toreros löste er Beatrice die Schürze, umschlang ihre Taille mit zärtlichem Griff und rieb seinen Schaft an ihrer Hüfte, wie sie es gern hatte, was die Seufzer bewiesen, die sie ausstieß, und der Saft, der ihre Schamhaare feucht werden ließ. Mit seiner Zunge leckte Mario ihre Ohrmuschel, hob mit seinen Händen ihre Hinterbacken an und drängte sie in eine Ecke der Küche, wo er ihr unbekümmert den Rock auszog. »Man wird uns sehen, Liebster«, keuchte Beatrice, stellte sich aber so hin, dass Mario ganz in sie eindringen konnte. Mit harten Stößen wühlte er ihre Schenkel auf und fuhr mit seiner Zunge über ihre Brüste, wobei er stammelte: »Schade, dass wir den Sony nicht hier haben, um diese Hommage an Don Pablo aufzunehmen.« Unmittelbar danach stieß er einen orgiastischen Schrei aus, der so sprudelnd, tosend, bizarr, barbarisch und apokalyptisch donnernd die Nacht erschütterte, dass die Hähne glaubten, der Morgen sei angebrochen. Sie begannen mit geschwollenen Kämmen zu krähen, während die Dorfköter das heisere Heulen Marios mit dem Nebelhorn des Nachtdampfers, der nach Süden unterwegs war, verwechselten und in unbegreiflicher Einstimmigkeit den Mond anbellten, so dass der Genosse Rodriguez, der bei einem Gardel-Tango gerade mit seiner Zunge über das Ohr einer kommunistischen Studentin fuhr, das Gefühl hatte, ein Gewitterschlag trockne ihm den heiseren Tango-Speichel aus. Die Witwe Rosa González versuchte unterdessen mit dem Mikrofon in der Hand Marios Hosanna zu übertönen, indem sie La Vela noch einmal in Opernstimmlage herausjubilierte. Ihre Arme wie Windmühlenflügel schwenkend beschwor sie Domingo Guzmán und Pedro Alarcón, die Pauken und Trommeln zu bearbeiten, die Rasseln zu wirbeln und den Trompeten und Trutruca-Hörner zu stoßen oder wenigstens zu pfeifen. Aber Meister Guzmán bremste den kleinen Pedro mit einem Seitenblick und wisperte ihm zu: »Ganz ruhig, Meister, die Witwe hüpft hier nur so herum, weil gleich ihre Tochter an der Reihe ist.« 12 Sekunden nach dieser Prophezeiung, als die Lauscher aller nüchternen, weniger nüchternen und schon bewusstlosen Gäste wie von einem riesigen Magneten angezogen auf die Küche gerichtet waren und Alarcón und Guzmán so taten, als müssten sie ihre verschwitzten Handflächen an ihren Hemden trocken reiben, bevor sie in zitternde Begleitmusik einfielen, durchbrach Beatrice Orgasmus die sternenklare Nacht mit einem solchen Akkord, dass sogar die Paare in den Dünen davon inspiriert wurden. »Einmal so einen«, flehte die Touristin den Telegraphisten an. Die Witwe indes brandrote Ohren bekam und dem Herrn Pfarrer, der schlaflos in seinem Kirchturm lag, die Worte entfuhren. »Magnificat stabat lingua, dies ire benedictus angelus Kyrie eleison.« Nach dem letzten Jauchzer schien die ganze Nacht feucht zu werden, und die danach folgende Stille hatte etwas Stürmisches und Beunruhigendes. Die Witwe warf das nutzlose Mikrofon auf die Bretter und eilte vor dem Hintergrund vereinzelten, noch zögernden Beifalls davon, der von den Dünen und den Felsen herkam und dem sich die begeisterten Musiker sowie die etwas taktvolleren Touristen und die Fischer anschlossen, bis er sich zum Brausen eines Wasserfalls gesteigert hatte und von einem »Viva Chile, Scheiße!« des unsäglichen Genossen Rodriguez untermalt wurde. Die Witwe Rosa González also eilte zur Küche, wo ihr im Halbdunkel die ekstatisch geweiteten Augen ihrer Tochter und ihres Schwiegersohnes entgegenflackerten. Mit dem Daumen über die Schulter nach draußen deutend, spie sie vor den beiden die Worte aus: »Der Beifall ist für die Turteltäubchen!« Beatrice schlug die Hände vor ihr von beglückten Tränen überströmtes Gesicht und fühlte, wie diese unter einem plötzlichen Erröten zu kochen begannen. »Ich hab's ja gewusst, oh mein Gott!« Mario zog die Hosen hoch und schnürte den Riemen fest. »Schon gut, Schwiegermutter. Vergessen Sie die Schande. Diese Nacht ist zum Feiern da.« »Feiern? Was denn?« fauchte die Witwe. »Na, den Nobelpreis für Don Pablo. Wir haben gewonnen, Signora.« »Wir haben gewonnen?« Doña Rosa war kurz davor, Mario die geballte Faust aus verworfenem Maul oder ihre Schuhspitze zwischen seine prallen, verantwortungslosen Eier zu platzieren, kam jedoch in einem Moment der Erleuchtung zu der Einsicht, es sei würdiger, aus ihrem Zitatenschatz zu kontern. »Wir pflügen«, sagte die Fliege auf dem Rücken des Ochsen. Und damit knallte die Tür ins Schloss. Nach der Kartei des Doktors Giorgio Solimano hatte sich der kleine Pablo Neftali bis August 1973 folgende Krankheiten zugezogen: Röteln, Masern, Windpocken, Luftröhrenkatarr, Magen-Darm-Katarr, Mandelentzündung, Rachenschleimhautentzündung, Dickdarmentzündung, Knöchelverstauchung, Nasenbeinverrenkung, Schienbeinquetschung, Schädel-Hirntrauma, Verbrennung zweiten Grades des rechten Arms infolge eines Versuchs, die spanische Henne aus dem Kochtopf zu retten, und eine Entzündung des linken kleinen Zehs nach Kontakt mit einem so außergewöhnlich großen Seeigel, der, nachdem Mario ihn aus dem Fuß seines Stammhalters gezogen und voller Rache aufgeschlitzt hatte, ein Abendessen für die ganze Familie hergab, ohne dass man mehr hätte dazugeben müssen als einen Schuss Zitronensaft und etwas roten und schwarzen Pfeffer. Mario Jiménez musste so oft den Weg zur Notstation des Hospitals von San Antonio gehen, dass er die letzten Münzen, die ihm für seine längst schon utopisch gewordene Reise nach Paris geblieben waren, zusammenkratzte, um sich einen Motorroller zu kaufen. Mit dem konnte er nun jedes Mal schnell und sicher den Hafen erreichen, wenn Pablo Neftali sich wieder ein Körperteil massakriert hatte. Dieses Gefährt brachte der Familie zusätzlich noch eine Erleichterung, da es inzwischen immer häufiger zu Arbeitseinstellungen und Streiks der Lastwagenfahrer, Taxifahrer und Lagerarbeiter kam und es an manchen Abenden im Restaurant nicht einmal mehr Brot gab, weil nirgends Mehl zu kaufen war. Der Motorroller wurde zum Gehilfen, mit dem Mario sich nach und nach der Küche entledigte, um all jene Orte und Gegenden zu durchkämmen, wo es noch etwas zu kaufen gab, das den Kochtopf der Witwe beglücken könnte. Wir haben Geld und wir haben die Freiheit. Aber nichts, was wir uns dafür kaufen können, philosophierte die Witwe bei den Teegesellschaften der Touristinnen vor dem Fernseher. Eines Nachts, als Mario sich die zweite Lektion des Buches »Bonjour Paris« noch einmal vornahm, zu dem er von dem Textrina Kettis und von Beatrice angeregt worden war, die ihm erklärt hatte, seine Gurgellaute beim Aussprechen des R seien für jeden Franzosen auf den Champs-Élysées höchst verdächtig, riss ihn der tiefe Schlag einer nur allzu bekannten Glocke für immer aus den Unregelmäßigkeiten des Verbs être. Beatrice sah, wie Mario traumwandlerisch aufstand, zum Fenster ging, es öffnete und dem zweiten Schlag der Glocke in seiner nun vollen Lautstärke lauschte, dessen Schallwellen weitere Nachbarn aus ihren Häusern lockten. Verschlafen hängte er sich die Ledertasche über die Schulter und wollte schon nach draußen gehen, als Beatrice ihn mit einem Schwitzkastengriff und einem typischen Gonzales-Satz zurückhielt. »Zwei Skandale in weniger als einem Jahr hält dies Dorf nicht aus.« Sie schleifte den Briefträger zum Spiegel, wo er feststellte, dass sein einziges Kleidungsstück die vorschriftsmäßige Posttasche war, die in ihrer momentanen Lage gerade eine Hinterbacke bedeckte. Zu seinem Spiegelbild sagte er nur, »Tu es fupti.« Die ganze Nacht lang verfolgte er den Lauf des Mondes, bis dieser im heraufziehenden Morgen unterging. Es gab so vieles, worüber er mit dem Dichter zu sprechen hatte, dass dessen listenreiche Rückkehr ihn völlig durcheinander brachte. Zuerst würde er ihn natürlich, noblesse oblige, nach seiner Botschaft in Paris befragen, nach dem Grund seiner Rückkehr, nach den zurzeit beliebtesten Filmschauspielerinnen, nach der letzten Kleidermode. Vielleicht hatte er ja ein Kleid als Geschenk für Beatrice mitgebracht. Und dann erst würde er auf sein wahres Thema kommen, auf sein ausgewähltes Gesamtwerk, wobei die Betonung auf ausgewählt liegen würde. In zierlicher Reinschrift füllte er das Buch des Abgeordneten Labbé, in dem auch noch ein Blatt des ehrenwerten Bürgermeisteramtes von San Antonio mit der Ausschreibung eines Poesiewettbewerbs steckte, dessen erster Preis aus »Einer frischen Rose«, Veröffentlichung des prämierten Textes in der Kulturzeitschrift »La Quinta Rueda« und 50.000 Escudos in bar bestand. Aufgabe des Dichters sollte es sein, im Buch herumzustöbern, eines der Gedichte auszuwählen und, falls das nicht zu viel verlangt sei, ihm den letzten Schliff zu geben und damit Marios Chancen zu verbessern. Er stellte sich in der Nähe des Hauses auf Posten, lange bevor der Bäckerladen öffnete, die Hähne krähten, aus der Ferne die Glocke des Esels ertönte, der die Milch brachte, und lange bevor das Licht der einzigen Laterne erlosch. In die grobe Wolle seines Seemannspullovers gehüllt, hielt er seinen Blick auf die Fenster geheftet und verzehrte sich nach einem Lebenszeichen von drinnen. Jede halbe Stunde sagte er sich, dass die Reise des Dichters wahrscheinlich sehr anstrengend gewesen sei, dass er jetzt vermutlich vergnügt seine weichen Matratzen genieße, dass Doña Mathilde ihm gerade das Frühstück ans Bett gebracht habe. Und obwohl ihn seine Zehen vor Kälte schmerzten, gab Mario die Hoffnung nicht auf, die schweren Lider des Dichters im Fensterrahmen auftauchen zu sehen, die ihm dieses wie abwesende Lächeln schenken würden, von dem er so viele Monate geträumt hatte. Gegen 10 Uhr morgens, die Sonne schien kraftlos, tauchte Doña Mathilde mit einem Einkaufsnetz in der Hand an der Tür auf. Der Junge rannte zu ihr, um sie zu begrüßen, wobei er jubelnd auf die Ledertasche schlug und mit den Händen übertrieben den Umfang der angesammelten Briefe in die Luft malte. Die Frau streckte ihm voller Wärme ihre Hand entgegen. Aber ein einziger Lidschlag ihrer ausdrucksvollen Augen genügte, um Mario die Trauer hinter der Herzlichkeit spüren zu lassen. »Pavlo ist krank«, sagte sie. Sie hielt ihr Einkaufsnetz auf und bedeutete ihm, die Briefe hineinzuschütten. Er wollte fragen, lassen Sie mich die Post zu ihm bringen, aber Mathildes sanfte Schwermut legte sich auf ihn, und nachdem er getan, was sie ihm geheißen, versenkte er seinen Blick in die leere Tasche und erkundigte sich, obwohl er die Antwort fast erriet. »Ist es schlimm?« Mathilde nickte. Und der Briefträger begleitete sie die paar Schritte zum Bäcker, kaufte sich ein Kilo Biskuits und fasste eine halbe Stunde später die knirschenden Krümel über sein Schreibheft verstreuend den souveränen Entschluss, sich mit seiner Skizze in Blei von Pavlo Neftali Jiménez González um den ersten Preis zu bewerben. Mario Jiménez hielt sich streng an die Wettbewerbsbestimmungen. Neben dem Gedicht vertraute er einem gesonderten Umschlag etwas verschämt seine knappe Biografie an und fügte, bemüht sie etwas dekorativer zu gestalten, hinzu, verschiedene Lesungen. Er ließ den Umschlag vom Telegraphisten mit der Schreibmaschine beschriften, versiegelte ihn dann mit Lack und drückte den Amtsstempel der Post von Chile darauf. »In der Aufmachung übertrifft dich niemand«, sagte Don Cosme, der den Brief auf die Waage legte und, den Mäzen spielend, dabei sich selbst ein paar Briefmarken stahl. Das Warten machte Mario nervös, lockerte aber die Trübsal etwas auf, die ihn jedes Mal überkam, wenn er dem Dichter die Post brachte, ihn aber nicht sehen konnte. Zweimal hörte er frühmorgens Bruchstücke eines Gesprächs zwischen Doña Mathilde und dem Arzt, ohne jedoch etwas über den Gesundheitszustand des Dichters aufschnappen zu können. Ein anderes Mal trieb er sich noch an der Tür herum, nachdem er die Briefe abgegeben hatte, und als der Arzt zu seinem Wagen ging, fragte er ihn hitzig in Schweiß gebadet nach dem Befinden des Dichters. Die Antwort ließ ihn zuerst in tiefe Verwirrung und eine halbe Stunde später ins Wörterbuch versinken. »Stationär«,